1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir melden uns zur Stelle zu einer neuen Talkwoche. Und die beginnt wie immer montags mit einer freien Themennacht. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über welches Thema, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, nun, gestern war ja der erste Advent. Und nach dem ersten Advent hat jemand hier immer einen großen Auftritt. Das ist hier der kleine weiße Schneemann. Seit vielen, vielen Jahren steht er immer nach dem ersten Advent, während der Zeit vor Weihnachten, hier neben mir. Der kleine Hirsch kommt dann in den Schrank und so machen wir das jedes Jahr. Dieses Jahr allerdings hat der kleine weiße Schneemann noch Besuch bekommen, und zwar von dem Hirsch dort hinten. Den ihr, ich glaube, so könnt ihr besser sehen. Ja, hier, so muss ich es zeigen. Nee, so. Da, so. Also ein kleiner glitzernder Hirsch, der begleitet uns jetzt auch noch bis Weihnachten hier in der Sendung. So, jetzt fangen wir aber an, nämlich mit Dirk. Und Dirk ist 42. Guten Morgen, Dirk. Das hat aber lange gedauert, ja. Ja, Mensch, Mann, entschuldige. Hallo, ich bin Streifenwagenfahrer. Du bist Polizist? Nein, weil das Security. Ach so, okay. So, und jetzt habe ich heute die Express aufgeschlagen. Und auf Seite 6 war ein Mann drin, der einen Berner Sennenhund, das ist ein Hütehund aus der Schweiz, wie so ein Bernardiner. Ja. Heidi, kennst du, die hat auch so einen Bernardiner, der hieß Josef. Ja, ja, ich weiß schon Bescheid. Ja. Ich weiß auch die Geschichte, auf die du hinaus willst. Großes Drama. So, und da hat einer diesen Berner Sennenhund erhangen. So ein kleines Tierchen, ein ganz süßer kleiner Hund. 8 Wochen alt hat er erhangen, hat der Frau abgenommen, hat den Hund erhangen. Ja. Und dann komme ich nach Hause, schlage die Seite 6 auf und ich habe selber einen Berner Sennenhund, der ist 10 Wochen alt, der wird wach, der wird Wachhund. Ich zittere ein bisschen mit der Stimme. Ja. Und da habe ich geweint und habe meine Züchterin angerufen, ob das aus ihrer Zucht ist, und dachte sie nein. Und dann habe ich direkt die Polizei in Solingen, bei Hülsen irgendwie angerufen, die Nummer stand in Express. Und da habe ich mit denen gesagt, dass ich Security-Fahrer bin und mir gerne eine Woche Urlaub nehmen möchte und doch zu recherchieren mit 3 Kollegen und doch den Täter zu stellen. Mhm. So. Und jetzt habe ich dann eben bei euch angerufen zu diesem Thema und der Kollege sagte mir, der Täter ist gefasst. Der Täter ist gefasst, das weiß ich auch, ja. Oh, und ich war bei meiner Freundin chillen, hatte das Handy aus. Der Täter ist in der Tat gefasst. Ein 26-jähriger, etwas merkwürdig aussehender Mensch, der der schon viel Dreikampfstecken hat. Er hat neulich auch eine 80-jährige Frau verprügelt. Und will ich nichts von hören. Ja, aber so war's. Was heißt, du willst nichts hören? So war's. Aber Gott sei Dank hat man ihn jetzt erwischt. Ich bin sentimental und bin Krebs vom Sternzeichen, ne? Ja, verstehe. So, und Familienmensch. So, und jetzt ist er gefasst. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Mhm. So, und genieße jetzt meine Woche Urlaub mit meinem Hund. Ja. Ich muss dir sagen, Dirk, dass ich auch ein großer, großer Fan von... Was ist? Warum warum lachst du? Nee, ich habe geweint, ich bin am Weinen. Ja. Ich bin auch ein großer Fan von diesen Berner Sennenhunden. Und wenn ich mir hier einen Hund zulege, wird das so ein Hund sein. Deshalb war ich wirklich entsetzt, als ich das in der Zeitung gelesen habe. Ich bin 42 Jahre geworden, bis ich mir so einen Hund genommen habe, weil ich als Kind schon davon geträumt habe. Ja. Und habe mir jetzt den Hund zugelegt, weil ich jetzt reif dafür Verantwortung habe. Ja. Und der Hund, der liebt mich jetzt schon über alles. Der ist 2 Wochen alt. Der liegt hier bei mir. Schläft wie Baby. Schade, dass wir nicht sehen können. Mir tut auch sehr die Frau leid. Ja, komm, ist doch mal gut. Entschuldigung. Mann. Wir wollen froh sein, dass der Täter gefasst wird, in der Tat. Ja. Das ist sowas Perverses und sowas Schreckliches, dass er diesem Tier das angetan hat und die alte Frau zusammen geprügelt hat. Er ist jetzt in der Psychiatrie, soweit ich weiß. Dürren bestimmt. Ja, ich weiß nicht, wo er ist. Mir tut, was ich sagen würde, mir tut auch sehr die Halterin dieses Tieres leid. Die ging mit dem kleinen Hund spazieren und dieser Wahnsinnige entreißt ihr diesen Hund und hängt diesen kleinen Hund im Wald auf. Das ist unfassbar. Ja, er ist gefasst, er wird seine gerechte Strafe bekommen und der Rest ist Kappes. Der Rest ist Kappes? Ja, logisch. Das ist Kölsch, das heißt, der Rest ist Jessen, der wird seine Strafe kriegen und dann war er da kommt der hinter Gitter und dann war er und dann ist der außer Verkehr und dann haben wir unsere Ruhe und dann ist Kirmes hier im Rheinland. Weil solche Idioten, dürfen nie mehr rauskommen. Ja, nie mehr. Lebenslänglich wird er dafür nicht kriegen. Nein, aber 5 Jahre, damit er mal büßt. Er ist selber ein Kind von der Mutter und macht so einen Scheiß. Ja. Und der ist krank halt. Ne? Aber es nutzt nichts. Wir sind gute Menschen. Es gibt auf der Welt gute Menschen und schlechte Menschen. Wir sind alle eins. Die Islamisten, die Christen, wir sind alles gleiche Menschen. Also ein Geschöpf Gottes und der Rest ist uninteressant. Du bist aber so ein richtig kölsche Jung, oder? Ja, natürlich, das ist ja klar. Ich bin ja Rheinländer, ne? Ich bin Bergheimer. Und, ja. Bergheimer, BM, dreiste Mörder und Dürren, doof Nuss und so Schachze, weißt du? Und der Rest ist kaputt. Dirk, ja. du bist im Sicherheitsdienst, sagst du? Ja, ja. Und trotzdem so weichen Kern hast du? Ja, logisch, ich bin ja Mensch. Haben aber viele von den Jungs, weiß ich. Ich bewache Inden. Das ist, Pia, das ist ein Ort, da wohnen nur noch 8 Familien drin. Mhm. Und die bewache ich. Das ist unter anderem ein 80-jähriger Mann, der hat eine Gaststätte. Mhm. Und da gehe ich dann jeden Abend hin und frage, ja, ist der Herr Dirk, ne? Mhm. Und, dann beruhigt er sich und dann sagt er, jetzt habe ich Ruhe. Ich kann sie immer anrufen, weil sie da Streife fahren. So. Und ich stelle dann die Dieselklauer, die Polen. Die stelle ich dann. Und dann, die Täter haben so ein halbes Jahr gesucht, die haben da in Pier Bagger Diesel geklaut. Ja. Und da habe ich die gestellt, habe ich mich eingesichert. Ja. Und dann habe ich die Polizei gerufen in Dürren und dann kamen die. Ja. Und dann haben die gekascht und Dirk hat einen Schulterklopf gekriegt. Das interessiert mich aber nicht, weil jetzt wird mein Pucki wird ausgebildet zum zum Hütehund. Ich verstehe. Und fährt mit mir auf Streife, weil ich alleine fahre. Die Polizei, die fährt ja zu zweit. So, Dirk, ich danke für deinen Anruf. Ja, ja. Und wir sind froh, dass der gefasst ist, der Typ. Ja, so, ich grüße, darf ich noch kurz mal grüßen? Eigentlich nicht, weil das keine Grußsendung ist. Dann grüßt hier jeder und dann wird es für alle langweilig, verstehst du? Ja, ich grüße alle Berner Sennenliebhaber. Okay, das darfst du. Danke. Dirk, alles Gute, danke für den Anruf. Tschüss, Dirk. Tschüss. Tschö. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50. Mona ist hier. Mona ist 44. Guten Morgen, Mona. Hallo, Domian. Hallo, Mona. Hallo, Schneemann. Bitte? Hallo, Domian. Hallo, Schneemann. Ja, ja. Das ist ja nett. Guck mal, Schneemann, die Mona hat dich begrüßt. Ja. Also, Mona, um was geht's bei dir? Domian, ich bin eine Frau von 44, bin geschieden und habe seit 5 Jahren ein Verhältnis zu einem verheirateten Mann. Seit 5 Jahren? Seit 5 Jahren, ja. Da habe ich fast das Gefühl, das ist kompliziert und schwer und... Ja, das ist wirklich kompliziert und schwer. Und ja, wir können nicht ohne, aber eigentlich können wir auch nicht mit. Fühlst du dich wie das 5. Rad im Wagen? Jein. Also ein bisschen schon. Ja. Die Frau weiß nichts von dir. Nein. Ja. Ich weiß von ihr. Ich kenne sie auch vom Sehen. Ja. Wie oft siehst du ihn? Bitte? Wie oft siehst du ihn? Ja, ich sag mal so 10 bis 15 Mal im Jahr. Ach, mehr nicht? Nein. Weil er ist natürlich, der ist beruflich ziemlich eingespannt und... Aber der wohnt bei dir in der Gegend? In der Gegend, ja. Und wenn du sie kennst, dann... 35 Kilometer von mir weg. Und wir treffen uns entweder bei mir oder wir haben einen Gasthof, wo wir öfters hingehen. Mhm. Ja, und das ist alles nicht so einfach. Und warum nur so wenige Male im Jahr? Sage ich jetzt mal, er beruflich relativ eingespannt ist. Ja. Ausrede? Nein, er ist also Geschäftsführer von der Firma und ist also wirklich ziemlich viel unterwegs. Ja, also auch im Außendienst und Innendienst und es kann natürlich auch Ausrede sein, ganz klar. Liebst du diesen Mann? Das ist eine schwierige Frage. Also ich bin ihm sehr verbunden, vom Kopf her und auch von meinem Bauch her. Er hat 2,5 Jahren das erste Mal gesagt, aber auch nur einmal gesagt, dass er mich lieben würde. Ich hätte das vorher nie gesagt, nie. Anschließend habe ich das gemacht, aber auch nur zweimal. Aber ob ich das heute noch sagen würde, weiß ich nicht. Wenn du so ganz für dich alleine bist und träumst und deine Sehnsüchte beobachtest, gibt es die Sehnsucht, mit diesem Mann ganz zusammen zu sein, für immer? Nein. Nein? Nein. Was ist denn dieser Mann? Was hat er für eine Rolle in deinem Leben? Diese Frage kann ich dir nicht beantworten, weil es ist einfach so, dass von meinem Kopf her mir das alles ganz klar ist, ja, was da auch bei an dieser Beziehung nicht stimmt. Aber von meinem Bauch her, das ist total konträr. Warum möchtest du mit dem nicht richtig zusammen sein? Das sage ich dir ganz offen, das ist eine Frage des Vertrauens. Und ich weiß, dass er vor mir seine Frau schon einmal betrogen hat. Über einen längeren Zeitraum. Du meinst, er würde dich auch betrügen? Genau. Und mich, und wir sind ja jetzt auch schon 5 Jahre zusammen. Ja. Und Was meinst du, was stimmt nicht an der Beziehung, die du mit dem Mann führst? Die ich mit ihm führe? Die Frage habe ich mir so noch nie gestellt. Bist du denn in dieser Konstellation, oder anders gefragt, hast du das Gefühl, dass je mehr Zeit vergeht, desto problematischer wird das für dich? Ja. Sonst wir waren ja schon dreimal getrennt. Ja, also ich habe schon dreimal innerhalb dieser 5 Jahre diese Beziehung beendet. Ja, warum hast du auch sie beendet? Einmal über einen längeren Zeitraum, über 7 Monate. Ja. Und jetzt dieses Jahr, seit April, sind wir wieder zusammen. Und warum hast du die Beziehung beendet? Tja, weil ich das einfach irgendwann nicht mehr ertragen habe. Was? Weil ich gesagt habe, ich sag's jetzt mal so salopp, Ende der Fahnenstange. Was erträgst du denn nicht? Was ich nicht ertrage, ist, wie mit mir oft umgegangen wird. Wie geht er denn mit dir um? Ja, sag ich mal, irgendwelche Verabredungen, die getroffen werden, werden dann 2 Stunden vorher abgesagt. Mhm. Und es passiert ständig aus an diesen sogenannten beruflichen Termine, die er dann hat, die kurzfristig reingekommen sind, ja. Kannst du denn eigentlich auch an ihn herangehen? Kannst du ihn anrufen? Ja, aber nur zu bestimmten Bürozeiten. Ach so. Also wir haben ein gemeinsames Handy, also das heißt, wir sind bei einem Anbieter, ja, und haben eine separate Handynummer, also eine explizite Handynummer, verstehe. Die hat er für mich, ja. Aber dennoch hast du das Gefühl, dass du eigentlich so ein Spielball bist. Ja, genau, verstanden. Das ist das richtige Wort. Das heißt, er sagt, wo er gerade Bock drauf hat und wie es ihm in den Kram passt. Wenn spielt die Sexualität eine große Rolle bei euch in dieser Beziehung? Ja, natürlich. So, wenn er, sagen wir es mal ganz profan, wenn er geil auf dich ist und Bock auf dich hat, ruft er an. Ja. Und wenn er vielleicht was Besseres zu tun hat, sagt er eine Stunde vorher ab. Anders. Ich schlage Termine vor. Und er sagt dann, ja, ich kann oder ich kann nicht. Von ihm kommen relativ selten Terminwünsche. Ach so, sogar so weit geht es. Ja, genau. Käme ich mir an deiner Stelle klein vor? Ja. Ne, ist so. Ja, natürlich, dessen bin ich mir alles bewusst, weißt du. Und das Schlimme an der Sache ist, Domian, ich habe mich jetzt seit 5 Jahren, lasse ich mich darauf ein, wenn ich früher mich mit irgendwelchen Freunden oder Bekannten oder im Familienkreis unterhalten habe, war ich immer diejenige, die gesagt hat, ich würde niemals mich auf eine Beziehung zu einem verheirateten Mann einlassen. Und nun hängst du mittendrin. Spielt da Materielles eine Rolle? Macht ja der gar nicht. Der macht ja keine großen Geschenke null, oder so. Null. Wenn ich ein Geburtstag geschenkt bekomme, dann ist es von der Tanke eine Flasche Rotwein und eine Pralinen. Flasche, eine Packung Moncherie so was, und einen billigen Rotwein aus der Tanke. Ja, zumal er weiß, dass ich eigentlich gar keinen Alkohol trinke und da ich ein bisschen übergewichtig bin, mit Süßigkeiten auch nicht so gerade. Also er macht sich überhaupt keine Gedanken über dich, heißt das im Klartext. Bingo. Ja? Und er ist ein reicher Mann, sagst du. Ja. Erzählt er irgendwas über seine Beziehung zu seiner Ehefrau zu Hause? Ja. Wie ist die? Also ich habe schon ziemlich viel Einblick in seinen privaten Bereich, kann man so sagen. Ja. So mit ein paar Schlagworten, wie läuft das bei denen zu Hause? Lass mich raten. Verloben. Wir haben Zwillinge, 15 Jahre, zwei Söhne hat er und der ist jetzt 25 Jahre verheiratet, aber er sagt, es ist ein nebeneinander herleben. Hm. Und wenn die Kinder nicht, aber das ist so dieser berühmte Spruch, wenn die Kinder nicht wären, dann wäre ich so, Und so wie du ihn, wie du die Sache schilderst und du ihn schilderst, was für einen Eindruck ich jetzt von dem habe, halte ich es durchaus für möglich, dass du nicht die Einzige bist, dass ja noch ein paar andere Frauen nebenher laufen hat. Das tut dir jetzt weh, wenn ich das so sage, aber ich glaube, so fremd ist dir der Gedanke nicht. Den Verdacht habe ich auch schon ganz oft gehabt. Siehst du? Ganz oft. Aber ich zweifle es deshalb an, weil ich relativ, ich sag jetzt mal, relativ gut informiert bin über seine beruflichen Tätigkeiten. Ja. Also, was jetzt auch. Aber ich will mal sagen. Ich würde sagen, es ist letztendlich auch egal. Letztendlich zählt das, was er mit mir hat. Genau, was er mit dir hat und wie du dich fühlst. Nur darum geht es. Ja. Und wenn ich das als Außenstehende so höre, würde ich wirklich mit ganz klarer Überzeugung, Mona, sagen, das ist nicht gut für dich und geh da raus. Tja. Es demütigt dich und es macht dich, wie ich gerade sagte, klein. Ja. Das ist nochmal ein sehr gutes Wort, was du jetzt benutzt hast. Demütigend ist für mich, Wenn du, ich meine, du hast ja schon die Anläufe gemacht mit dem Schlussmachen. Das ging das ging ja von dir aus, ne? Ja, natürlich, alle dreimal. Ja, denn nun besteht die Gefahr, wenn man das zu oft macht, dass das inflationär wird. Wenn du das nächste Mal sagst, dann musst du es auch durchhalten. Ja, natürlich. Das ist mir schon bewusst. Das letzte Mal, als du Schluss gemacht hast, von wem ging denn dann wieder die Initiative aus? Das ist natürlich, das ist eigentlich von uns beiden. Also er ist auch Hobbymusiker, Und wir haben uns auch jetzt in der Zeit auch immer wieder auf irgendwelchen Konzerten von ihm getroffen. Mhm. Und an diesem einen Abend, also als wir uns dann das erste Mal wieder nach 7 Monaten gesehen haben, war das auf einem Konzert, zu dem ich mit einer gemeinsamen Freundin hingegangen bin. Mhm. Und da haben wir uns gesehen und dann haben wir wieder geredet und dann auch wieder telefoniert und dann ist das... Verstehe. Aber da musst du dann halt auch eisern sein. Auch wenn du ihm über den Weg läufst, dann grüßt man sich guten Tag und redet aber nicht miteinander. Ja. Mona, mein klares Statement ist, geh da raus. Mach so schnell wie möglich, dass du da rauskommst. So schnell wie möglich. Dessen bin ich mir auch immer mehr bewusst. Ja, ich sag's dir mal als ganz fremder Mensch. Manchmal hilft das, wenn ein Fremder einem das sagt. Ja, genau. Deshalb war es mir eigentlich auch wichtig, da mal einen Austausch zu haben. Ja, ganz, ganz klar. Ich habe gar keine, ich bin gar nicht hin und her gerissen. Meine Meinung ist ganz klar. Raus. Ja, gut. Viel Glück. Dann wünsche ich dir ein schönes Weihnachtsfest. Wünsche ich dir auch, Mona. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Viel Glück. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben Mittwoch hier wieder Themennacht und unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt eine verhängnisvolle Nacht. Ich möchte gerne mit Leuten reden, denen in einer Nacht einmal etwas Dramatisches passiert ist. Ein Unglück, ein Verbrechen, ein Unfall, vielleicht der Todesfall eines geliebten Menschen oder vielleicht auch eine brutale Gewalttat. Oder vielleicht habt ihr in einer Nacht ein Vermögen verloren, etwas Materielles verloren. Gibt es eine solche Nacht in eurem Leben, die sehr einschneidend war? Eine Nacht, in der etwas sehr Dramatisches passiert ist, das vielleicht euer ganzes Leben prägt? Wenn ihr mir von einer solchen Nacht in eurem Leben erzählen wollt, dann sehr gerne, mailt uns schon unter domian@wdr.de oder ruft dann am Mittwoch während und vor der Sendung an. Das ist die Themennacht am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heute sind wir wie immer montags frei. Das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr sehr gerne mit mir sprechen wollt. Zum Beispiel hat sich gemeldet Gabriele und die Gabriele ist 48. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Gabriele, um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, ich habe vor 2,5 Jahren ganz plötzlich meinen Mann verloren. Er ist dann am 1. April 2009 an einem Herzinfarkt gestorben. Ohne Vorerkrankung? Ohne Vorerkrankung, war kerngesund, er war Fußballtrainer. und hatte an dem Tag noch ein Meisterschaftsspiel und kam dann nach Hause. Und ja, der ist dann zusammengebrochen in der Wohnung und ich habe das erst gar nicht registriert, was da passiert, weil ich habe nur den Knall hinter mir gehört. Bin dann aufgesprungen, er war aber auch sofort wieder da. Also es war gar nicht so, wie ich mir das so immer vorgestellt habe, wie man das so im Fernsehen sieht oder so, sondern der war sofort wieder da und ich habe gedacht, er wäre nur gestolpert. Habe ihm dann so hochgeholfen und hat dann auch geschimpft, so, boah, scheiße, hat mir voll wehgetan und so, also richtig so ganz klar. Und dann habe ich noch zu ihm gesagt, so, ich gehe jetzt mal eben, hol dir einen Lappen, weil der hatte sich wehgetan und das war dann ein Bluten im Gesicht. Und als ich dann wiederkam, er lag dann auf dem Sofa. Ich weiß nicht warum, ich kann mir das bis heute nicht erklären, aber ich habe ihn dann so in den Arm genommen und habe ihm gesagt, so, ich Schatz, ich liebe dich. Und dann hat er mich angesehen, einmal tief geatmet und war tot. Ach Gott. Und das war, also ich habe ihn sogar nochmal zurückholen können. Und aber das war nur ganz kurz. Du hast ihn selbst zurückholen können? Ich habe ihn zurückholen können. Wie hast du das gemacht? Ich habe ihn reanimiert, ich habe das mal gelernt. Und wie mit Mund-zu-Mund-Beatmung? Mund-zu-Mund und Herzmassage? Herzmassage, genau. Also dir war die Dramatik da sofort klar? In dem Moment, wo er aufgehört hat zu atmen, ja. Also ich habe das, weil er hat mich ja angesehen und ich habe sofort gesehen, dass er tot ist. Und du hast ihn dann nochmal kurz zurückholen können? Richtig, genau. Und ja, dann habe ich einen Krankenwagen geholt, der war dann aber auch sofort wieder weg. Und die haben dann halt auch versucht, ihn 2 Stunden lang hier auf dem Boden im Wohnzimmer zurückzuholen. Als du es versucht hattest, war er dann noch mal kurzfristig zu Bewusstsein gekommen? Ja, zum Bewusstsein nicht. Ich habe den Puls wieder gespürt, aber er hat nichts mehr sagen können oder sowas, gar nichts. Ne? Ist dann aber letztendlich in der Wohnung verstorben? Genau, richtig, ja. Der Notfallarzt konnte auch nichts mehr machen? Nein, es war nichts mehr zu machen. Wie alt ist dein Mann geworden? 45. Und meine Kinder, die waren beide dabei, als der gestorben war. Das sind eure Kinder? Unsere beiden Kinder, ja. Und wie alt waren die da? Die waren 16. Ach, die haben alles mitbekommen? Die haben alles mitbekommen, leider, ja. Ich konnte sie ja nicht rausschicken. Ich wusste ja nicht, dass das passiert. Ja, und dann, er ist mittwochs gestorben und den Mittwoch darauf wurde er beigesetzt und auf der Beerdigung stand dann auch mein Bruder neben mir, hat mich noch getröstet. Und eine Woche später ist mein Bruder dann auch gestorben. Wir hatten dann, das war dann Ostern gewesen und wir hatten uns verabredet und er ist nicht gekommen und das war so ungewöhnlich halt, das war nicht seine Art. Und dann habe ich sich mal versucht zu erreichen und habe dann irgendwann den Nachbarn angerufen, weil mein Bruder hatte immer sein Handy dabei, immer. Und dann habe ich gesagt, Mensch, stell dich mal an die Tür und wenn das Handy innen drin hörst, dann ist da irgendwas. Und er hörte das dann wohl auch. Wir haben dann die Polizei angerufen, die haben die Tür aufgebrochen und da war er aber dann schon tot. An was ist dein Bruder gestorben? In dem ist die Hauptschlagader zum Herzen geplatzt. Und er ist innerlich verblutet und da der Single war, hatte der wohl keine Möglichkeit mehr. Auch keine Vorerkrankung? Nichts, gar nichts. Ne, völlig und gesund. Hast du in kürzester Zeit 2 so nahe Menschen verloren? Und 2 Monate später ist dann mein Vater gestorben, ja. Aber ich muss sagen, bei meinem Vater war das so, der war 81, der war nicht mehr ganz gesund und der wollte auch nicht mehr. Als mein Mann gestorben war, da war das für ihn schon ziemlich schlimm. Aber als mein Bruder gestorben war, war alles vorbei, der wollte nicht mehr leben. Hat er aufgegeben? Ja, hat er auch gesagt. Er hat gesagt, ich will nicht mehr leben, ich bin alt und warum darf ich nicht sterben, warum müssen die sterben? Und der hat sich auch von mir verabschiedet, bevor er starb. Also der war, ist mir, also es hört sich so blöd an, aber es ist wirklich wahr. Also ich habe von ihm geträumt in der Nacht, als er gestorben ist. Habe ich geträumt, dass er neben mir steht, neben meinem Bett steht und zu mir sagt, so Mäuschen, mach dir keine Sorgen, ich muss jetzt gehen, aber mir geht's gut. Und ich bin wach geworden, ich werde das nie vergessen, 4.10 Uhr habe ich auf die Uhr geguckt und meine Mutter hat genau den gleichen Traum gehabt, zur gleichen Zeit. Und meine Mutter und mein Vater wohnten im gleichen Haus, aber eine Etage übereinander. Also die haben getrennt gelebt? Die haben getrennt gelebt, ja. Und ist der Vater in dieser Minute quasi... Der muss genau in der Minute gestorben sein, weil ich bin dann wieder eingeschlafen kurz und dann so Viertelstunde später oder so schellte dann das Telefon und ich habe mich nicht mit meinem Namen gemeldet, ich habe mich gemeldet, ja, ich weiß, der Papa ist tot. Ach du je. Und meine Mutter, die hat das Gleiche geträumt, ist dann hochgegangen zu ihm und hat ihn dann tot im Bett gefunden. Und der Papa war allein in der Wohnung? Da war sonst niemand. In der Wohnung, und ja. Wer hat ihn dann zu der Zeit entdeckt oder gefunden? Meine Mutter. Ach, die ist hochgegangen? Die ist dann hochgegangen, weil die den gleichen Traum hatte wie ich. War besorgt? War besorgt, ist dann hochgegangen und er lag dann tot im Bett. Gabriele, wie geht man mit drei so schweren Schicksalsschlägen in der Kürze vor allen Dingen? Wie lebst du damit? Das ist alles noch gar nicht lange her. Also ich muss sagen, am Anfang war ich völlig am Boden zerstört, weil ich habe meinen Mann wirklich, wirklich sehr, sehr geliebt. Wir waren so eine Vorzeige-Ehe wirklich. Also wir haben uns echt geliebt. Und ich habe wirklich das gedacht, mir zieht jemand den Boden unter den Füßen weg. Also es war... Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe nur noch geheult. Ich habe nichts mehr gegessen. Ich habe über 20 Kilo abgenommen. Aber wenn dann nach einer gewissen Zeit der Bruder stirbt und dann stirbt auch noch der Vater, kommt da nicht der Moment, wo man sagt, ich kann nicht mehr? Ja, der kam schon, ich habe auch noch zwei Kinder, ja, und ich musste mich auch um die kümmern und ich hatte eigentlich gar keine Zeit, so richtig zur Ruhe zu kommen. Das stimmt, vielleicht wäre es anders gewesen, wenn du keine Kinder gehabt hättest. Ja, das ist, definitiv, dann wäre es hundertprozentig anders gewesen. Also musstest du ja für die Kinder da sein und stark sein, auch für die Kinder. Ja, vor allen Dingen, weil meine Tochter, die hatte dann noch einen schweren Unfall, die hat sich dann das Bein mehrfach zertrümmert, die musste dann 5-mal operiert werden und das war auch direkt nach dem Tod von meinem Mann passiert. Und meine Mutter, die hatte dann nach dem Tod meines Bruders 2 Schlaganfälle. Die lag dann auch auf der Intensivstation, wäre auch fast gestorben. War denn wenigstens dieses Jahr ein etwas ruhigeres Jahr für dieses dich? Dieses Jahr war, Gott sei Dank, es geht wieder bergauf. Also ich habe wieder Lebensmut gefasst. Wie kommt das? Woher hast du jetzt den Lebensmut wieder ein bisschen gefunden? Kannst du es erklären? Ja, also erstens, ich bin vom Grundsatz her sowieso schon stark und ich versuche eigentlich auch immer aus allem, was passiert, auch wenn es noch so schrecklich ist, was Positives zu ziehen. Also ich mir immer sage, wenn das nicht gewesen wäre, wäre das nicht gewesen oder so. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch meinen Job verloren gehabt und weil mein Chef einfach kein Verständnis für mich hatte. Und hast du jetzt wieder einen Job? Ich habe ganz schnell wieder was Neues gefunden, Gott sei Dank. Und ich habe dann eines Tages auch wirklich von meinem Mann nochmal geträumt. Ich habe diesen Tod nochmal wieder erlebt quasi. Und ich muss dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt eigentlich so gut wie nie geschlafen habe. Ich bin immer nachts durch die Gegend gelaufen, habe geputzt oder sonst irgendwas. Also nachdem das passiert war damals? Genau, richtig. Und dann bin ich irgendwie auf dem Sofa so eingenickt und habe geträumt, habe wirklich diesen Tod nochmal erlebt. Und habe dann aber geträumt, dass er mir im Traum immer gesagt hat, du musst mich gehen lassen, lass mich gehen, du musst mich gehen lassen, immer wieder. Und dann bin ich wach geworden und habe das so als Zeichen für mich genommen. Ich glaube, das war ein sehr guter Traum. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, der wollte mir vielleicht auch sagen, hey, du musst nach vorne sehen und so. Ne? Du musst mich gehen lassen für mich und du musst mich gehen lassen für dich. Genau, ja. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es den dreien da, wo sie jetzt sind, wo immer das sein mag, dass es denen da gut geht. Ich meine, das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen blöd an, aber ich denke, es gibt irgendetwas nach dem Tod und das, was da ist, das ist für die drei sicher gut. Und deswegen, ich sehe jetzt wieder nach vorne und... Bist du so weit, dass du dir auch eventuell eine neue Beziehung wieder vorstellen könntest? Das leider noch gar nicht. Nein. Muss ja auch noch nicht sein. Ich hab jemanden kennengelernt und habe gedacht, dass ich vielleicht so weit wieder bin, aber ich habe das dann ganz schnell auch wieder beendet, weil ich gemerkt habe, dass ich kann es einfach nicht. Aber ich habe den Eindruck, trotz bei allem, was geschehen ist, dass du auf einem ganz guten Weg bist. Auf jeden Fall, ja. Auch so, das denke ich auch. Das Einzige, wo ich mir nach wie vor Gedanken mache, ist einfach, ich denke immer, ich hätte anders reagieren müssen, als er gestorben ist. Aber du hast doch schon alles richtig gemacht, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, aber wenn ich sofort reagiert hätte und nicht so noch ins Badezimmer und hätte einen Lappen geholt und all sowas, dann denke ich mir immer, dann hätte er vielleicht noch leben können. Ja, aber man muss das ja auch dann so beurteilen, wie es damals real war. Du bist ja ins Badezimmer gegangen, überhaupt nicht mit der Annahme, dass etwas Schlimmes ist. Und du wolltest ja nur einen Lappen holen für den blutigen Kopf. Ja, das weiß ich auch auf einer Weise. Aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, ich weiß nicht, ich mache mir da immer noch Vorwürfe, dass ich doch hätte vielleicht anders reagieren müssen. Ich glaube, auf der einen Seite ist das ist subjektiv und irrational. Das macht man, glaube ich, immer in so einem Fall. Wenn man es ganz objektiv betrachtet, glaube ich, dass du alles richtig gemacht hast. Du hast sogar in dem Moment, als du gemerkt hast, dass es todernst ist im wahrsten Sinne des Wortes, hast du agiert. Aber ich glaube, das würde jeder, glaube ich, machen. Dass man sich sagt, ja, ich hätte vielleicht noch früher und noch mehr. Ich glaube, es ist nicht zutreffend und der Vorwurf ist nicht berechtigt. Ja, also wenn ich objektiv oder denke, dann denke ich mir auch, klar, du spinnst, ne? Aber ja. Diese Gedanken kommen trotzdem immer wieder. Ne? Und was mir auch sehr geholfen hat, ich habe ein Buch geschrieben während der Zeit, jetzt überhaupt nicht über das Thema, sondern über mein Hobby, weil ich trainiere Cheerleader. Und habe darüber ein Buch geschrieben und ich habe immer mit meinem Mann gesprochen früher und habe immer gesagt, boah, ich möchte mal irgendwann, will ich das mal zu Papier bringen. Und ich habe das dann irgendwann angefangen und irgendwie habe ich damit auch so ein bisschen Trauer besiegt. Ja, das glaube ich. Hast du es einen Verlag verkaufen können? Ja, richtig. Es ist erschienen? Es ist erschienen, ja. Super, Go for Cheer heißt das. Und Gratulation. Also auch erschienen und ich weiß nicht, ob sich das irgendwann mal gut verkaufen wird, darum geht es mir. Ja, aber es hat eine wichtige Aufgabe für dich gehabt, so wie du es gerade geschrieben, beschildert hast. Richtig, und es ist auch ein gewisser Stolz und ich habe dann auch so gedacht, ja Schatz, ne, siehst du, ich habe es auf die Beine gestellt. Gabriele, kann ich dir noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Oder, ich weiß es nicht, also ich bin da so ein bisschen skeptisch, weil ich habe einmal einen Psychologen aufgesucht, das war eine Psychologin, mit der habe ich ein ganz gutes Gespräch geführt. Aber ich bin eigentlich. Weißt du was? Ich glaube, das ist auch nicht nötig. Ich glaube, du hast das alles ganz gut schon im Griff. Denke ich auch. Und wenn das so weiterläuft, wenn auch die Zeiten sich noch so ändern irgendwann, dass es vielleicht auch möglich ist, wieder eine Beziehung einzugehen. Das muss man ja auch nicht so schnell machen. Da muss man sich auch Zeit, kann man sich auch Zeit lassen. Ich denke, wenn der Richtige kommt, dann kommt er und dann werde ich das, glaube ich, wahrscheinlich ganz auch merken. Also insofern, und es ist für mich im Moment auch gar nicht so wichtig. Ich freue mich, dass du angerufen hast und wir beide uns kennengelernt haben. Ja, danke schön. Und ich wünsche viel Kraft und alles Gute weiterhin und vor allen Dingen auch wieder ein gutes und entspanntes nächstes Jahr, so wie dieses Jahr, dass es einfach besser und bergauf geht und ruhiger wird in deinem Leben. Das wird es bestimmt. Alles Gute von Herzen. Herzlichen Dank, ja? Tschüss. 0800 220 50 50. 1:32 Uhr und 32 Sekunden haben wir gerade jetzt, oder hatten wir gerade. Und hier ist Ruth. Ruth ist 79. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Ruth. Schön, dass du da bist. Ich habe zwischendurch mal versucht, dich zu erreichen, aber jetzt ist es mir ja doch gelungen. Jürgen, ich brauche eigentlich einen Rat. Gerne. Als Unvoreingenommener. Ich versuche es. Um was geht's? Ich werde am 3. Dezember 80, habe aber schon eine Pflegestufe. Mhm. Kaputtes Kreuz. Ich habe einen Mann, der liegt im Sterben. Zu Hause? Und ich möchte gerne zu Hause. Mhm. Und ich habe ihm versprochen, ich gebe ihn nicht mehr raus. Gebe ich ihn jetzt raus? Wir haben uns ausgemacht. Wir wollen keine Lebenserhaltungsmaßnahmen. Mhm. Nur, ich habe es schriftlich gemacht. Mhm. Und mein Mann, dem war das alles zu viel. Also sowas, wir hatten einen Fall in der Familie, meine Tante hat 4 Jahre im Koma gelegen und sowas wollen wir nicht. Mhm. Künstlich ernährt werden und das ist kein Leben. Was er jetzt führt, das ist auch kein Leben. Erzähl mir mal, welche Erkrankung er hat. Der hat eine Herzerkrankung, der hat eine Herzoperation und hat sich danach ganz schön hängen lassen. Er ist von Haus aus ein bequemer Mensch. Mhm. Hat aber 40 Jahre im Bergbau gearbeitet. Ne? Mhm. Mhm. Und liegt er jetzt ganz flach, er kann gar nicht mehr aufstehen. Nein, überhaupt nicht. Der wird vom Pflegedienst gepflegt. Er ist schon, der kann ja nicht mal mehr alleine auf der Bettkante sitzen und das schon mindestens ein Jahr. Ach, ein Jahr liegt er schon so schlimm. Ja, aber eben. Und dann, ich fütter ihn ja auch. Mhm. Und als er letztens im Krankenhaus war, da haben sie ihm was erzählt vom Polypen wegmachen. Da könnte Krebs dran kommen. Der Junior und ich, wir sind dagegen gewesen. Der Junior heißt, da gibt es einen Sohn. Ist unser Sohn, ja. Und wir sind dagegen gewesen, aber Vater, er ist leicht dement. Den konnte man gut überreden, nicht? Hm. Und für den ist ja alles, was einen weißen Kittel anhält, es ja steht ja auf dem Sockel, ne? Und du sagst, ich frage nochmal, weil ich es gerade nicht ganz verstanden habe, das ist auch alles so in dem Sinne deines Mannes, dass nichts, keine lebensverlängernde Maßnahmen, keine... Darüber haben wir gesprochen. Habt ihr gesprochen, das weißt du dann. Das weiß ich, das hatten wir gesprochen. Und er hat mal vor, das muss so ungefähr 3 Jahre her sein, da hat er sehr, sehr schlecht im Krankenhaus gelegen. Und da sind wir mal auf der Intensivstation gelandet und da hat mir die Kardiologin gesagt, und was machen wir, wenn er uns wegläuft, sollen wir ihn wiederholen? Da habe ich gesagt, nein. Ich meine, es fiel mir schwer zu sagen, nicht? Ich meine, wir sind jetzt über 55 Jahre verheiratet. Ja, aber wenn es der Wunsch war, dann muss man das so machen. Nein, es war ja nur vegetieren. Du und sagst... Kind, wir waren Typen... Ach, keine Meier ohne Feier, würde ich mal sagen. Mhm. Keine Feier ohne Meier, würde ich mal sagen. Wir sind unterwegs gewesen, wir sind uns Konzerte gegangen, ins Theater gegangen. Ja. Also ein gutes Leben gehabt. Eben mal. Ja. Komm, wir fahren mal eben an den Nordsee und er liebte das Mittelgebirge, das habe ich gehasst wie die Pest. Aber wir sind trotzdem immer dahin gefahren. Du sagst jetzt, er liegt im Sterben. Das heißt, du gibst ihm nicht mehr sehr lange. Nein. Auch der Pflegedienst. Welche Meinung und welchen Rat von außen möchtest du? Soll ich ihn ins Krankenhaus geben? Ich möchte, es fällt mir schwer. Und ich möchte ihn lieber hier halten, wenn ich auch die letzte Zeit bei ihm war. Ich möchte nicht, dass im Krankenhaus legen sie eine Magensonde und dann schieben sie ihn ab in irgendein Heim. Ich bin dann 80 Jahre. So weit kann ich nicht mehr Auto fahren. Weil hier rundum, das geht noch alle. Ich habe auch eine liebe Freundin, die hilft mir hier auch im Haus. Gut, ist der Fall nicht eigentlich aufgrund seines Wunsches ganz klar? Das glaubt ihn aber kein. Die jungen Ärzte können sich das nicht vorstellen. Ein Älterer kann sich vorstellen und sagen, das hat sein Leben gelebt. Es ist doch eine Zeit, wo man abtreten kann. Darum will ich das auch nicht. Ich will nicht. Also ich will dir sagen, wenn ihr beide so miteinander gesprochen habt und es sein Wille war. Und der Sohn weiß es auch. Und es sein Wille war, dann finde ich es sehr richtig, dass er bei dir zu Hause bleibt. Ich meine, ich weiß nicht hundertprozentig, was auf mich zukommt. Ich habe noch nie einen Menschen sterben sehen. Hast du Angst davor? Ich bin jetzt so alt, dass ich auch vom Tod keine Angst mehr haben müsste. Es ist traurig, die Menschen zu verlieren. Aber als meine Schwiegermutter gestorben ist, hatte die sich so komisch verfärbt. Spitze Nase, tiefe Schatten unter den Augen. Und so komisch. Und ich hatte ihn dann alleine gelassen im Krankenhaus und hatte noch was zu erledigen, weil der Sohn ja noch in der Schule war, der war noch jünger. Und der wusste nicht, wo wir waren. Und da gab es auch noch keine Handys. Und so sieht er jetzt schon aus. Also, Ruth, ich sag's nochmal. Lass deinen Mann bei dir zu Hause. Es ist sein Wunsch. Der Sohn hat Urlaub genommen. Der ist ja sehr schwer, ist ja im Beruf beschäftigt. Ne? Und er ist ja auch weit weg. Der ist ja von hier aus... 45 Kilometer muss er jeden Tag fahren. Weißt du, was mich wundert? Dass du überhaupt diese Unsicherheit hast und diese Frage stellst. Ich habe nur Angst, dass irgendwann mal von irgendjemandem kommt, dass das dann heißt, ach, jetzt hat sie ihn doch unter die Erde gebracht. Ach, aber nein. Wenn der Mann so schwer krank ist und wenn es sein ausdrücklicher... Dann finde ich, es ist eine Gnade und auch ein Akt der Liebe, ihn jetzt zu Hause zu lassen, ihn doch zu pflegen und ihn von zu Hause aus gehen zu lassen und nicht irgendwo in ein Krankenhaus oder ein Heim zu schicken. Genau das meine ich auch. Und er braucht ja nur, sich mal zu melden. Es läuft, wie heißt er noch, der Kompressor, der Sauerstoff läuft, nicht? Und er konnte eben nicht zur Ruhe kommen und auch ich habe ihm einfach eine von meinen Schlaftabletten gegeben. Aber ich habe es der Schwester auch gar nicht gesagt. Ich habe meine... Ja, einfach, dass er ein bisschen ruhiger wird. Jetzt schläft er ganz tief und ruhig. Und für mich wird auch langsam Zeit, dass ich ins Bett komme. Denn morgen früh um 6:30 kommt die erste Schwester in Trockenlegen. Ne? Also du hast ja deine Hilfe, da kommen ja Menschen, die sich helfen mir. Ja, ich kann mich ja nicht bewegen. Das habe ich ja über 3/4 Jahr gemacht. Mhm. Also gut, meine Meinung und meine Antwort ist ganz klar. Ich finde, du machst das richtig und du solltest das jetzt auch weiter so durchziehen. Fällt aber schwer. Irgendwas ist verdammt schwer. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Menschen hast sterben sehen. Doch, das habe ich. Vegetieren. Das ist nämlich in den letzten Jahren vegetieren. Mhm. Vor allen Dingen, ich bin ja auch am Vereinsamen. Mhm. Also macht es dir doch schon auch was aus. Es macht mir was aus. Ich sitze hier in der Bude dann nachher allein. Ich werde dann das Haus aufgeben müssen und mir irgendeine Zwei-Zimmer-Wohnung nehmen mit meiner Katze. Ich verstehe. Das Katze ist lief ich heiß und innig. Du wirst am 3.12.80, das heißt, dann verändert sich dein Leben nochmal radikal, wenn dein Mann verstorben ist. Und das macht einem ja auch Angst, das ist mir auch völlig klar. Ich habe Angst vor dem Loch. Ich habe jetzt jemanden, für den ich sorgen muss. Ich habe Angst vor dem Loch. Deshalb, danach hast du erstmal deine Aktionen, du musst dich kümmern um den Umzug. Das weiß ich noch nicht. Der Junior will nicht haben, dass ich hier aussiehe. Das ist nämlich sein Haus. Und der wohnt ja auch noch hier im Haus, nicht? Als wir das damals gekauft haben, ging der Vater in Rente. Und der Junior hat es gekauft. Was auch immer geschieht. Wichtig ist, dass du danach schon siehst, dass du eine Beschäftigung findest. Und das ist das Elend, weil meine Augen das ja nicht mehr tun. Ja. Ich kann ja keine Handarbeiten mehr machen und sowas nicht. Also gut, was die Grundfrage anbelangt, habe ich dir meine Meinung ganz eindeutig gesagt. Jetzt, du würdest das auch, wenn das dein Vater wäre oder deine Mutter. Das würde ich so machen. Würdest du das auch tun? Ja, auf jeden Fall, wenn das so besprochen worden war, aber ganz klar, gar kein Thema. Wir haben darüber gesprochen. Ich meine, in so vielen Jahren, und schon, das war damals, wie die Tante dann blindet ist und dann auch den Schlaganfall hatte oder Hirnschlag oder was. Mhm. Und der Onkel starb, alles lief auf den Onkel seinen Namen. Alle konnten auch ihre Rente. Mhm. Ja, dann stand die auf einmal ohne Geld. Die konnte nicht mehr an ihr Konto gehen. Ich weiß, das betrifft viele Leute genau so etwas. Und dann haben wir uns abgesprochen, wir machen unsere Konten auf dem gemeinsamen Namen. Also schon einiges ganz gut vorbereitet. Liebe Ruth, jetzt möchte ich, dass du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst. Ja, hör mal, lass. Das möchte ich sehr gerne. Ich weiß was. Ich schütte mir jetzt noch einen Cognac rein. Ja. Ich brauche noch eine Zigarette. Das sei dir. Danke dir, dass du mir zugehört hast. Ja, sehr gerne. Jemand Fremdes. Weißt du, ich habe hier in der Nachbarschaft Freunde und alles, die nehmen mich in den Arm und trösten mich, aber du bist fremd. Ja, das ist in solchen Fällen wichtig, dass man ein fremdes Urteil hört. Meine Geschwister sagen, ach Rutti, wie kannst du das nur durchstehen? Ja. Ich weiß nicht, wie ich das durchstehe, aber weißt du, dann nehme ich einen Schluck, dann stimme ich einen Cognac dabei. Hört ja dann später auch wieder auf. So, liebe Ruth, jetzt legst du bitte auf und du wirst nochmal von uns zurückgerufen. Und ich wünsche dir für das, was jetzt bevorsteht, ausgesprochen viel Kraft. Nicht viel Kraft. Sehr Kraft und alles Gute wünsche ich dir. Danke dir schön. Bitte leg auf und wir melden uns gleich. Ja, danke dir. Tschüss. Schön. Tschüss. Tschüss. So, wir machen weiter mit Thomas. Und Thomas ist 31. Hallo, Thomas. Hallo, Thomas. Ja, hallo, Domi. Ja. Ich hoffe, du hörst mich. Ja, ich höre dich. Etwas verzögert, aber es geht. Thomas, weswegen hast du angerufen? Ja, mein Problem ist eigentlich, ich bin seit mehreren Jahren schmerzmittelabhängig, also medikamentenabhängig. Mhm. Und seit mehreren Jahren, sagst du? Ja, seit meinem 17. Lebensjahr. Ich habe mit 17 einen Sportunfall gehabt. Es war kein großer Unfall, es war ein kleiner Bruch im linken Fuß. Und diese Verletzung, da bin ich beim Arzt mit gewesen Und dieser Arzt hat mir also sehr starke Medikamente, Schmerzmedikamente aufgeschrieben. Mhm. Und das hat also über ein ganzes Jahr gezogen. Mhm. Das waren Medikamente, die opiathaltig waren. Mhm. Das heißt, da ist eine Sucht daraus entstanden? Da ist eine sehr, sehr intensive Sucht daraus entstanden. Du bist dann nicht weggekommen von diesen Medikamenten? Obwohl du eigentlich gar keine Schmerzen mehr hast? Nein, also die Schmerzen stehen absolut nicht mehr im Vordergrund, nein. Es ist letztendlich wie eine Droge. Diese Medikamente sind wie Drogen. Genau, richtig, ja. Wer verschreibt dir denn diese Arzneien? Ja, das ist so eine Sache mit dem Verschreiben. Also ich habe also durch diese Sucht natürlich nach einer gewissen Zeit meine Arbeit verloren und habe durch die Krankenkasse natürlich eine Medikamentenbefreiung bekommen. Eine Medikamentenbefreiung? Genau. Was heißt das? Das heißt, man bezahlt einmal im Jahr einen gewissen Anteil und ist befreit von Medikamentenzuzahlungen und von Quartalszuzahlungen. Also diese 10 Euro, die man pro Quartal bezahlen muss. Aber dennoch muss ein Arzt dir ja diese starken Medikamente aufschreiben. Ja, das sind Schmerzmittel und halt Schlafmittel halt, ne? Aber welcher verantwortungsbewusste Arzt macht das denn, wenn gar keine Indikatoren vorliegen? Es sind mehrere Ärzte. Also ich habe im Quartal hat 3 Monate. Ja. Und es sind also jetzt mal grob geschätzt 10 bis 12 Ärzte. Ach so, das heißt, du trickst die quasi so aus. Du lässt dir von jedem ein bisschen was aufschreiben und dann hast du damit du an deinen Stoff kommst. Genau, ich gehe praktisch von Arzt zu Arzt und verstehe. Besorgen mir diese Medikamente halt. Jetzt erklär mir mal, du hast gerade gesagt, du hast deine Arbeit wegen dieser Medikamentensucht verloren. Wie kommt das? Wie macht sich denn diese Sucht so in deinem normalen Alltag bemerkbar? Ja, also das Problem ist ganz einfach, wenn ich diese Medikamente nicht nehme, dann kommt halt der Entzug. Ein Arzt hat mir erklärt, und ich merke es ja auch selber, dass dieser Entzug also gleichzustellen ist wie mit einem Heroinentzug. Okay, das verstehe ich. Aber wenn du die Medikamente nimmst, sage ich jetzt mal so als Laie, müsstest du doch eigentlich normal funktionstüchtig sein. Ist das nicht so? Doch, dann bin ich voll funktionstüchtig, sogar sehr gut funktionstüchtig. Und warum hast du dann deine Arbeit verloren, deshalb? Weil es nachher so Ausmaße genommen hat mit den Medikamenten, dass ich gar nicht mehr so viel nehmen konnte, dass es mir gut ging. Mhm. Das war also, weil der Körper... Der gewöhnt sich ja immer an gewissen Pegel, an Medikamente und verlangt ja immer mehr. Also du bist ja jetzt erst 31 Jahre alt. Das heißt, wie viele Jahre bist du jetzt schon... Seit meinem 17. Ja, das habe ich schon verstanden. Ich dachte, dass du danach noch ein paar Jahre gearbeitet hast. Das auch nicht mehr. Ja, doch, aber halt mit den Medikamenten. Ja. Halt, ne? Und seit wann hast du jetzt keine Arbeit mehr? Das war meine Frage eigentlich. Ja, seit circa ein Jahr. Ach so lange ging's dann doch. Ja, also ich war Funker in der Zentrale. Ja. In der Taxizentrale dann sitzt man halt in dem Büro und teilt halt die Fahrzeuge ein, nimmt Anrufe an und dirigiert die Wagen halt, ne? Von was lebst du jetzt im Moment? Also zurzeit lebe ich mit meiner Lebensgefährtin zusammen, die hat eine Festanstellung und ich selber beziehe Hartz IV. Mhm. Also das läuft also unter eine Bedarfsgemeinschaft, das wird dann berechnet von der AG. Gut, Thomas, hast du irgendwann einem Arzt das mal so annähernd erzählt, wie du es mir jetzt schon erzählt hast? Ja, das war 2009, da bin ich in Langzeittherapie gewesen, in Daun, in der Eifel. Mhm. Das war für 16 Wochen. Da hatte ich auch eigentlich das erste Mal das Gefühl, nach den ganzen Wochen, dass ich diese Medikamente nicht brauche. Und Langzeittherapie heißt, du warst wegen der Medikamentenabhängigkeit dort? Genau, richtig, ja. Das heißt, da hast du alles auf den Tisch gelegt. Die wussten Bescheid. Die wussten Bescheid. Mhm. Ich habe also du hast deinen Bezugstherapeuten, du hast da alle Möglichkeiten, dein Leben darzulegen. Mhm. Und du musst deinen Lebenslauf schreiben und Tagesbericht schreiben. Bist du denn jetzt wieder rückfällig geworden? Also ich bin die ganze Zeit rückfällig halt, ne? Auch während du in Down warst? Nein, natürlich nicht. Das nicht, nein. Aber seitdem wieder? Ja. Wie viel konsumierst du? Seitdem ich da wieder entlassen worden bin. Verstehe, ja, ja. Mhm. Wie viel nimmst du denn so am Tag? Es tendiert so zwischen 50 und 60 Tabletten. Boah. Zwischen 50 und 60 Schmerztabletten? Ja, das ist also eine Tablette ist 30 Milligramm Codein Hydrosulfat. Das ist, Codein ist eigentlich bekannt durch Hustenmittel. Ja, ja, ich weiß. So, aber es ist ein Opiat, es ist ein Opiatabkömmling, was eigentlich die wenigsten wissen. Und damals wurden sogar die Heroinabhängigen mit den Codein runtersediert. Ne? Sag mal, wenn du jetzt so lange, diese Mengen einnimmst, macht dein Magen das noch mit? Macht deine Leber das mit? Dein Darm? Also mein Gamma-GT-Wert, das ist also der Leberwert, der ist sehr stark erhöht. Mhm. Und ich habe einen Vertrauensarzt und der sagt auch, es wäre höchste Eisenbahn. Und ich versuche auch jetzt wieder in Kontakt zu treten mit der Suchtberatung. Sag mal, dieser Vertrauensarzt weiß Bescheid, was los ist mit dir? Ja, richtig, ja. Genau, ja. Nochmal, und nochmal eine Frage zu der Therapie, zu dem Aufenthalt in Down in dieser Klinik. Ja. Während dieser Zeit ging es gut, da hast du nichts eingenommen, stimmt das? Richtig, das genau, ja. Und ging es schlagartig danach wieder los, nachdem du rauskamst? Ja, das war kurioserweise 2 Tage nach Entlassung ging es wieder los, ja. Und zwar wurde mir das erklärt von meinem Hausarzt, dass jeder Mensch so eine Art Suchtgedächtnis hat. Mhm, naja. Und bei dem einen ist es mehr ausgeprägt, bei dem anderen weniger. Verstehe. Aber dir ist klar, dass du absolut mit deinem Leben und deiner Gesundheit spielst. Ja, aber in dem Moment, wo man den Drang nach den... Naja, ist schon klar. Dann ist schon klar, aber so... Ist mir klar, man blendet das einfach aus. Aber so grundsätzlich ist dir das schon bewusst. Das ist mir bewusst und das belastet mich dermaßen. Und deshalb willst du jetzt Kontakt aufnehmen wieder zu einer Suchtberatungsstelle. Genau. Und was dazu kommt, ist jetzt, dass in der letzten Zeit in der Familie auch einiges passiert ist. Am 1. August ist meine Patentante an Streukrebs gestorben. Mhm. Und dann jetzt letzten Donnerstag meine andere Tante im Alter von 50 Jahren morgens auf einmal tot auf der Couch aufgefunden worden ist. Hat dich das wachgerüttelt? Ja, was heißt wachgerüttelt? Es ist einfach, es hat mich schockiert. Und Thomas, ich möchte auch wirklich mit aller Vehemenz an dich appellieren, jetzt einen erneuten Schritt zu machen in Richtung erstmal Beratungsstelle, das ist natürlich gut, aber letztendlich wieder in eine Klinik zu gehen. Sonst bist du der Nächste. Ich sag's mal so ganz, ganz krass, aber so ist es. Ja, also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mittlerweile also wirklich auch, Entschuldigung, aber ich habe also eine Tochter von 6 Jahren, die ist jetzt im August in die Schule gekommen. Dann tu es für deine Tochter. Ich habe wirklich im Moment Todesangst. Mhm. Das ist also... Okay, aber das ist ja vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, dass du im Moment so emotionalisiert bist, weil das vielleicht auch eine gute Motivation für dich ist, jetzt wirklich erneut nochmal was zu unternehmen. Ich weine praktisch fast jede Nacht, ja. Ja, verstehe. Entschuldigung. Lebst du denn, du lebst mit Tochter und Frau zusammen, so hast du es gerade gesagt, ne? Nein, nein, meine Tochter lebt und meine Ex-Lebensgefährtin. Ach so, das ist eine andere Beziehung. Ja, ja. Ich habe jetzt eine neue Beziehung. Thomas, es muss etwas passieren und du musst etwas tun. Jetzt wirst du bitte noch mal mit meinem Psychologen reden, der dir auch noch mal ein paar Sachen an die Hand geben wird. Aber letztendlich musst du es jetzt in die Wege leiten, dass du wieder in gute ärztliche Betreuung oder in eine Klinik kommst. Ja. Mach es für dein Leben, mach es für dein Kind. Ja. So, jetzt leg bitte auf. Das ist mein größter Wille auch. Ja. Genau. Und auch die größte Motivation dann. Ja, ich bedanke mich, dass du mir zugehört hast. Ja. Sehr gerne, Thomas. Du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Weil das machen nicht viele Menschen. Dankeschön. Sehr gerne. Und mach weiter. Thomas. Und mach weiter so. Tschüss, Thomas. Okay, danke. Tschüss, Thomas. Und hier ist Kathi. Kathi ist 22. Hallo, Kathi. Hallo. Hallo, Kathi. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar, ich habe morgen Führerscheinprüfung. Das ist morgen Führerscheinprüfung? Ja, um 9 Uhr. Uiuiui. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt bei dir anrufe, dann vielleicht bringst du mir Glück und ich schaffe das, weil ich bin schon zweimal durchgefallen. Ich werde dir ganz großes Glück bringen morgen. Ja. Du bist zweimal durchgefallen. Woran lag's denn? Ja, ich habe leider einfach nicht gelernt. Und ich habe immer diese Formeln, ich habe das nicht verstanden, aber diesmal habe ich das verstanden, weil jetzt bin ich mir eigentlich auch ganz sicher und jetzt schaffe ich das auch bestimmt. Eine kurze Frage, wenn du auf eine Straße fährst und von rechts, und das ist eine ganz normale Straße und von rechts ist auch eine Straße und da kommt jemand, wer hat Vorfahrt? Der von rechts. Super, siehste, ja. So geht's da schon mal ganz gut voran, das ist da schon mal gut. Ja. Rechts vor links, ne? Ja, rechts vor links. Genau. Habe ich alles verstanden. Kannst du denn einparken? Einparken ist ja immer so ein großes Problem. Nee, also mit dem Fahren. Also fahren kann ich. Ah ja. Aber das Einparken muss ich natürlich noch üben und so. Also ich bin jetzt erstmal bei Theorie. Fahrstunden habe ich auch schon gehabt, aber ich habe erst so in 2 Wochen oder so Fahrprüfung. Ach so, und morgen ist die Theorie. Ja, genau. Ach so. Ja, aber. Das kann man ja eigentlich alles ganz gut auswendig lernen, finde ich. Ja, ich weiß, aber ich hatte irgendwie nie Bock. Und jetzt, ja. Aber das Autofahren ist dir schon wichtig und du möchtest gerne einen Führerschein haben. Ja, ich brauche den unbedingt. Ich will am 22. mit dem Auto fahren. Mein Vater nach Freiburg von Hamburg. Oh. Und deswegen will ich unbedingt einen Führerschein haben. Ja, das ist eine weite Strecke. Da musst du schon dann auch fahrsicher sein. Ja, ja, genau. Also morgen früh um 9 Uhr. Ja. Das heißt, du musst jetzt aber ganz schnell ins Bettchen, ja, ne, damit du auch fit und ausgeschlafen bist. Ja, das mache ich jetzt auch. Gibt es denn irgendeinen Bereich, wo du so ein bisschen unsicher bist? Diese Bremsweg. Bremsweg, oh je. Das ist so kompliziert. Wenn man irgendwie 100 fährt, dann ist der Bremsweg auch 100. Das habe ich mir alles schon gemerkt. Habe ich mir auswendig gelernt. Zweimal durchgefallen. Ja, leider. Ja, also dann muss es jetzt beim dritten Mal klappen, da bin ich ganz sicher. Und vor allen Dingen, wo wir uns jetzt so nett unterhalten haben, muss es noch viel besser gelingen. Ja, du bringst mir Glück, ne? Schick uns doch mal bitte morgen eine Mail, wie es gelaufen ist. Würde mich sehr interessieren. Okay, mache ich. Ja? Prima. Okay, alles klar. Kathi, dann drücken wir alle dir die Daumen, dass du die Prüfung morgen bestehst und dann in 2 Wochen auch, oder wann immer das ist, auch dann die praktische Prüfung. Ja, vielen, vielen Dank. Ne? Wobei das Rückwärts-Einparken ist ja noch ein bisschen schwieriger, als wenn man so vorwärts fährt, ne? Ja, das ist echt kompliziert, da mit dem Gucken und so. Ganz und dieser genau. Tote Wink. Kriegt man aber alles hin. Ja. Liebe Kathi, viel Glück und toi, toi, toi, wir drücken die Daumen für dich. Dankeschön. Tschüss. Guten Abend. Tschüss. Guten Abend. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Julia Jochum. Und ich sage euch jetzt nochmal unser Thema für Mittwoch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir Themennacht und da heißt das Thema eine verhängnisvolle Nacht. Und ich frage euch, was war in eurem Leben die verhängnisvollste Nacht? Gibt es eine Nacht, in der etwas sehr Schlimmes, Dramatisches passiert ist? Ein Unglück, ein Verbrechen, ein Unfall? Ist jemand gestorben oder habt ihr vielleicht etwas verloren, einen großen Verlust erlitten? Das ist das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de und morgen haben wir wieder eine Freithemennacht, so wie heute. Ihr könnt gerne ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Nummer 0800 220 50 50 oder eben mailen domian@wdr.de. Idee. So, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft gut, schlaft schön und wir sehen und hören uns wieder morgen 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.